Oh, ich weiß es ganz gewiss, der Heiland starb für mich. Hat sein teures Blut vergossen, Seele auch für dich. An dem Kreuz auf Golgatha litt er für unsere Schuld. Sein Sterben uns zum Heil geschah, so groß ist Gottes Huld. O, vertraue diesem Gottes Wort, o, vertraue diesem Gottes Wort, was er verspricht, er niemals bricht, glaube ihm und zweifle nicht. O, ich weiß es ganz gewiss, sein heilig Wort ist wahr. Wer sich auf den Herrn verlässt, erlebt ihn wunderbar. Was der Tag auch bringen mag, es sorgt der treue Herr. Bis auf den letzten Gnadentag, gelobt sei Gott der Herr. O, vertraue diesem Gottes Wort. O, vertraue diesem Gottes Wort. Was er verspricht, er niemals bricht, glaube ihm und zweifle nicht. O, ich weiß es ganz gewiss, der Herr erhört Gebet, wenn sein Kind in Jesu Namen gläubig zu ihm fleht. Selig werden Weltgebrauchs zu ihm die Zuflucht nimmt, und in dem ew'gen Vaterhaus des Herrn Erhörung find. O, vertraue diesem Gottes Wort. O, vertraue diesem Gottes Wort. Was er verspricht, er niemals bricht. Glaube ihm und zweifle nicht. O, ich weiß es ganz gewiss, nach dieser Erdenzeit wartet den Erlösten eine ew'ge Seligkeit. Dort, wo Gottes Lob erklingt und jedes Herz sich freut, und wo man Halleluja singt in alle Ewigkeit. O, vertraue diesem Gottes Wort. O, vertraue diesem Gottes Wort, was er verspricht, er niemals bricht, glaube ihm und zweifle nicht.